Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. This amazing stranger from the planet Krypton. The man of steel. Superman. Possessing remarkable physical strength, Superman fights a never-ending battle for truth and justice. Disguised as a mild-mannered newspaper reporter, Clark Kent. Ich wollte noch eine Geschichte erzählen, bevor ich hier heute anfange. Keine Ahnung, ich habe nichts erlebt. In meinem Leben passiert im Moment nicht so viel. Das ist schon manchmal ganz schön traurig, wenn man so das Gefühl hat, dass das Leben an einem vorbeizieht und überhaupt nichts mehr Interessantes passiert außer Comics und Popkultur. Das ist ein echtes Problem. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd, heute zum 43. Mal, glaube ich. Ich habe das jetzt mal so halbwegs versucht mitzuzählen. Das ist viel. Also wenn man überlegt, dass ich 2014 mit diesem Format angefangen bin, damals noch unter dem Titel Nerd Staffel 2, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, Nerd müsste wiederbelebt werden, aber Nerd war damals ja so halb im Sterben. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es ja auch nicht. Ist ja alles schon so lange her. Heute geht's in einer speziell dafür ausgelegten Sondersendung so ein bisschen um Superman. Das ist ein Thema, was ich in der normalen Sendung mit dem Nerd ein bisschen ausgespart habe. Einfach weil ich gedacht habe, ich kann jetzt auch nicht in jeder Sendung über DC reden. Das habe ich jetzt in der Vergangenheit verstärkt gemacht. Und ich kann auch Rebirth nicht immer so über den grünen Klee loben. Das geht nicht. Es wird einfach sehr einseitig. Aber ja, das, was ich von DC Rebirth gelesen habe, war durch die Bank weg sehr gut, mit so ein, zwei Ausnahmen. Ich habe, glaube ich, auch Batgirl and the Birds of Prey hier mal reviewed. Das war jetzt auch nicht so prima. Ist aber auch nur ein Aspekt gewesen. Oder ein Heft gewesen. Und in alles andere, was ich mir halt angeguckt habe von Rebirth, da habe ich dann so ein Heft gelesen. Und das war dann jetzt vielleicht auch nicht so bombengut, dass ich jetzt gesagt hätte, ich bleibe da länger am Ball. Da habe es dann auch einfach nicht erwähnt. Es war einfach nicht erwähnenswert in dem Sinne. Dementsprechend hatte ich dann auch in der Sendung selber dann nicht so den Reiz, dann über ein Heft zu lesen, was ich selber einfach uninteressant fand und dass es auch nichts zu sagen gab. Und das ist bei Superman tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe mir Superman also zum Teil einfach verkniffen, weil ich gesagt habe, du kannst nicht ein einzelnes Superman-Heft reviewen, das geht nicht. Also gerade in Rebirth ist da einfach so eine lange Story, die da erzählt wird, und die wird auch schon länger erzählt, als es DC Rebirth gibt. Und das ist genau das Thema, um das es heute gehen soll. Nämlich heute soll es um Superman im Umbruch, möchte ich das mal nennen. Und daran möchte ich auch erklären, warum Rebirth eben für mich auch so diese Offenbarung gewesen ist. Ich glaube, daran wird auch klar, warum DC eben auch mit diesem neuen, in Anführungszeichen, und auch mit 12 und 50 weiteren Anführungszeichen rebooteten Universum gerade so richtig liegt. Ich möchte anfangen mit so ein paar Worten zu vorherigen Storylines, dann würde ich das, was ich jetzt sage, auch ein Stück weit einordnen kann. Ansonsten fällt mir das schwer zu erklären, warum mir dieser Superman aktuell gerade so gut gefällt. Ich habe vom New 52 Superman nur so einzelne Hefte gelesen und das hat mir auch nicht gefallen. Der war mir zu, ja, nicht zu glatt geleckt, im Gegenteil, der war mir zu edgy. Der ist irgendwann beim Daily Planet ausgestiegen, hat angefangen zu bloggen, der war mit Wonder Woman zusammen, was mir nicht passte. Das war also alles so einzelne Dinge, so dieses Superman, Clark Kent, Lois Lane Ding hat nicht stattgefunden. Die waren befreundet, aber das war es irgendwie auch. Und ich glaube, Lois Lane wusste bis zuletzt auch nicht, dass er Superman ist. So, das sind so alles Dinge, die einfach dann für mich nicht in diesen Superman reingepasst haben. Ich habe so einzelne Hefte mal gelesen. Ich glaube, Superman 20 war das, wo er sich mit Orion gekloppt hat, mit diesem echt richtig großartigen Heft. Also das fing in diesem What the Fuck-Monat schon an, mit Heft 19 eben. Und das hat dann eben in Heft 20 dann so seinen Höhepunkt gefunden. Und dieses Cover ist einfach großartig, wie Superman Orion so einen Zahn auskloppt. Ist einfach eines der schönsten, wenn nicht sogar das schönste Cover von der New 52. Aber wie gesagt, dieser Superman hat mir einfach nicht gefallen. Und das Problem hatte ich in der Justice League. Das hatte ich immer, wenn ich ihn gesehen habe. Das war irgendwie seltsam. Und dann hat er ja irgendwann seine Kräfte verloren. Und diese ganze Truth-Geschichte war irgendwie seltsam. Also warum nimmt man Superman seine Kräfte? Was soll das? Das war in dieser Post-Convergence-Divergence-Zeit. Die Leute haben immer gesagt, ja, die Zeit nach Convergence hieße DCU. Also eben mit DC Du, aber das hat man dann doch relativ zügig sein gelassen. Also das ist auch einer der größten Rohrkrepierer, den DC in der ganzen Zeit irgendwie abgelassen hat. Also diese ganze DCU blabla. Aber genau diese Zeit ist das eben, wo Superman seine Kräfte verloren hat. Und das war echt so eine Nummer, wo ich gesagt habe, nee, also das kannst du eigentlich nicht machen. Du kannst nicht Superman seine Kräfte nehmen, weil dann ist er nichts anderes als ein normaler Mensch. Da habe ich auch so ein, zwei Hefte von gelesen, fand ich echt nicht gut. Also das war alles so Dinge, wo ich, nee, also das war echt, nee. Und das kulminierte dann in einem relativ heftigen Spektakel in Superman 50, 51, 52, so in dem Bereich. Also auch so dieses große Finale von Superman, nämlich in The Final Days of Superman. Und The Final Days war wirklich so ein, nochmal so ein Zurückblicken auf diesen New 52 Superman, was hat er erlebt? Und eine der ersten Szenen, daran erinnere ich mich noch, ist nämlich, dass er sich eben auch an die Dinge erinnert, die er zuletzt erlebt hat. Also eben den Einsatz in Brian Hitches Justice League of America, wo sie dann eben mit dem kryptonischen Gott Ra'o, glaube ich, direkt zu tun hatten, der irgendwie die Erde angefallen hat. Das habe ich auch nicht gelesen. Ich habe tatsächlich Brian Hitches ihm seine Justice League nicht gelesen. Habe ich das auch nicht so wirklich mitgekriegt, aber da muss einiges mit ihm passiert sein. Dann wurde eben angespielt darauf, dass er seine Kräfte nicht hatte, dass ihm die Kräfte wieder zurückgegeben worden sind. Und eben auch die Storyline im Darkseid War, in Justice League Darkseid War, wo er dann auch diese richtig krasse Ladung Energie bekommen hat und dann zu diesem Gott wurde von Apocalypse. Und das alles hat im Grunde genommen dazu geführt, Superman schlussendlich zu schwächen. Das Ergebnis dieses Ganzen ist eben, dass der New 52 Superman gestorben ist. Und für mich war das wirklich so ein relativ befriedigender Moment, weil ich gesagt habe, ja, dieser New 52 Superman ist zu Ende erzählt. Das ist eine Figur, bei der ich wirklich, also das war wie, als wäre mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ich weiß nicht, ob man das so gut sagen kann oder ob man das nachfühlen kann, dass ein Charakter stirbt und man ist erleichtert. Aber für mich war der New 52 Superman immer ein Klotz. Also das war immer ein Klotz am Bein. Der war nicht so toll. Das war ein Anfänger. Also in den ersten Action-Comics-Heften von Grant Morrison war es halt ein blutiger Anfänger und der war mir unsympathisch. Ich mochte Superman in der New 52 überhaupt nicht. Das war für mich echt ein Dorn im Auge. Glücklicherweise hat DC schon in Convergence angefangen, einen neuen Superman zu etablieren, einen neuen alten Superman zu etablieren. Witzigerweise haben sie da eine Art von Weitsicht gezeigt, die ich DC im Zuge der New 52 nicht mehr zugetraut hätte. Nämlich wirklich eine Figur einzuführen in diesen zwei Convergence-Heften. Den alten Superman, man kann ungefähr rechnen, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, Lois Lane und Superman sind gerade verheiratet, also dieses Wedding-Album, die Ausgabe habe ich auch, dieses schöne große weiße Heft, wo am Ende auch diese Hochzeit zum Ausklappen und all das. Und das ist auf jeden Fall ein Superman, der aus dieser Zeit etwas später eben kommt. Die haben in dem Jahr, dass die beiden in dieser Convergence-Welt auf Telos gewesen sind, inzwischen ihren Sohn bekommen. Und einer der großen Plotpoints von Convergence ist ja genau, dass diese drei eben auf die normale Erde wechseln und landen dann eben zum Start dieses Dawn of Superheroes, was ja in der New 52 ein ganz elementarer Moment gewesen ist, dieser Dawn of Superheroes, dieser Punkt, an dem die Superhelden angefangen haben, auf der Erde aktiv zu sein. Und genau in diesem Moment schlägt Familie White, wie sie sich jetzt nennt, in Anlehnung an Perry White, eben auf der neuen New 52 Erde auf. Und die beobachten auch die Geschehnisse. Also diese Invasion von Apocalypse, mit der die Justice League dann ja in die New 52 auch gestartet sind, das wird von dem alten Superman beobachtet und er sagt, nein, ich greife nicht ein, das kriegen die alleine hin. Und genau diese Geschichte wurde hinterher erzählt, ich glaube, in einer achtteiligen Reihe namens Superman, Lois und Clark. Und ich fand diese Reihe großartig. Dan Jurgens hat die Reihe betreut und es gibt Leute, die sagen, Dan Jurgens dürfte man nie wieder in ein Superman-Heft lassen. Ich halte das für Blödsinn. Ich finde einfach, Dan Jurgens ist für mich einer der Superman-Autoren überhaupt. Zeichner auch. Ist immer noch ein relativ guter und fähiger Zeichner. Darf man nicht vergessen. Hat ja dann auch irgendwann damals zu Zero-Hour-Zeiten, ich glaube, 5 Hefte im Monat gezeichnet. Also und das immer noch auf einem sehr, sehr hohen Level. Darf man mal ruhig stolz drauf sein, lieber Dan Jurgens. Aber der eben in dieser Geschichte und in Interviews und so weiter und so fort hat er auch gesagt, ja, also in dem Moment, wo klar war, die bauen diese Figur wieder ein, war ihm auch bewusst, okay, das wird der neue Superman für das neue Rebirth-Universum. Denn damals zum Zeitpunkt von Convergence wusste man ja schon so ungefähr, wohin man gehen wollte. Und genau dieser Superman hat dann eben an dem Punkt, wo der alte Superman tot war, der New 52 Superman tot war, das ist kompliziert mit neu und alt, gerade wenn du ein altes Universum hast, was in das neue Universum übergeht und so weiter und so fort. Das ist nicht leicht. Aber eben dieser neue Superman aus dem alten Universum, also neuer Superman aus dem alten Universum, hat den Platz eingenommen. Und plötzlich wurden so Faktoren wie Familie wieder sehr wichtig, weil er eben einen Sohn hat, der auch Superkräfte hatte, der das also von seinem Vater auch geerbt hat. Und die New 52 hat irgendwann mal vergessen, dass es noch sowas wie einen Superboy geben kann. Also wir haben nie wirklich einen wirklich guten Connor Kent gekriegt, also einen Connell. Wir haben das nie bekommen und das hat mich immer geärgert. Also New 52 Superboy haben sie einfach mal irgendwann rausgeschrieben und den gab es dann nicht mehr. Und das fand ich schade, weil Connell oder Connor Kent, wie er dann später ja genannt worden ist, mit seiner Einführung in der Death and Return of Superman Saga, war eine meiner absoluten Lieblingsfiguren in den 90ern. Ich habe die komplette Reihe gelesen, die ging, ich glaube, 100 Hefte. Ich habe das komplett gelesen und das ist in weiten Teilen, gerade da, wo es von Carl Kiesel, glaube ich, betreut worden ist, war das eine richtig, richtig, richtig gute Serie. Hat zwischendurch mal andere Kreativteams gehabt. Aber dieser Figur wurde der New 52 Con-L einfach nicht gerecht. Diese ganze Teen Titans-Schiene war sowieso schwierig und ich mochte diesen Superboy nicht. Und jetzt eben mit John Kent, mit dem neuen Jonathan Kent, nicht John Lane Kent, es gab ja dann zwischendurch nochmal diesen Klon aus der Zukunft, sondern wir reden hier über Jonathan Kent. Ja, das ist kompliziert, die ganzen Superboys in der New 52, da waren einige. Nee, aber dieser neue John Kent, der hat ein ganz anderes Auftreten, sehr frech, sehr, sehr sympathisch, darf auch Kind sein, also dann so als krasses Gegenstück eben auch zu Damian, mit dem hat er ja gemeinsam die Reihe Supersons, wo er eben zusammen mit Damian Wayne unterwegs ist. Also sehr, sehr genaues Gegenstück zu Damian Wayne. Und das gefällt mir besonders gut, weil ich mag einfach Damian Wayne überhaupt nicht. Habe ich noch nie großartig gemocht und ich finde die Figur einfach überflüssig. Nicht, dass ich die Idee nicht unterstützen würde, dass auch Batman einen Sohn hat, aber ich mag diesen Charakter einfach nicht. Ich finde den furchtbar. Ganz im Gegensatz eben zu John Kent. Der ist mir also wirklich sehr, sehr sympathisch gewesen von der ersten Sekunde an. Er hat auch so ein bisschen so dieses Kindchen. So ist er am Anfang, aber er wächst. Er wird erwachsener, er wird mit seinen Kräften vertraut, sieht das ein, dass er Kräfte hat. Die Eltern sind auch erschrocken, haben das auch nicht erwartet. Und irgendwann zeigen sich diese Kräfte eben und die müssen damit klarkommen. Man baut dann eben auch in diese Superman, Lois und Clark-Geschichte eben Figuren ein aus dem alten Universum, die aber in diesem Universum irgendwie einen Twist haben. Also so jemand wie Hector Hammond, der im alten Universum ja der Cyborg-Superman gewesen ist, der ist ja einfach nur ein Astronaut. Und Superman weiß, okay, mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Der ist irgendwie komisch, bei mir in meinem Universum war der gefährlich, weil er diese ganzen Dinge ja erlebt hat. Und es sind Dinge, wo du dich echt fragst, okay, dieses neue Universum funktioniert natürlich anders. Dieser neue Superman muss sich mit all dem, was er in der Vergangenheit in seinem Universum eben erlebt hat, vertraut machen und dann auch ja, sich bewusst sein, dass dieses Universum nach neuen Regeln funktioniert. Und er kennt sich mit dem Multiverse aus, das sagt er auch, und er ist sich bewusst, dass er auf einer anderen Erde ist, nicht mehr in seiner Heimat. Und er ist sich vor allem auch bewusst, dass es da draußen einen weiteren Superman gibt, eine weitere Lois Lane. Also sowohl Lois als auch Clark wissen ganz genau, dass die beiden irgendwie so von außen reinkommen. Das ist für mich so die große Faszination von Lois und Clark. Dass man einerseits einen großen Schwung Figuren und Charaktere und auch so die Art bekommt. Das ist gar nicht mal nur diese Figur oder die Figuren, die man aus dem alten Universum bekommt, sondern es ist vielmehr auch die Art, wie die Geschichte erzählt ist. So sehr mit dem großen Fokus eben auf Familie und so dieses wohlige, flauschige Gefühl dieses Dan Jurgens Superman aus den 90er Jahren. So, für mich hat das einfach wirklich so... Ja, also John Byrnes Superman, John Byrne hat Superman ja in den 80ern dann eben nochmal so rebootet, nochmal neu diese ganzen Charakter aufgebaut und Jurgens hat das ja übernommen Anfang der 90er Jahre von Byrne und hat das sehr gut gemacht. Es ist anders und unterschiedlich zu dem, was Byrne gemacht hat, aber es ist Jurgens Superman und daran haben sich auch die anderen Autoren und Autorinnen eben orientiert, als dann eben diese 4 Serien in den 90ern liefen. Und das klappt eben auch in Lois und Clark besonders gut. Irgendwann gab es dann den Bruch und mit Rebirth ist dann auch klar geworden, okay, Final Days of Superman, dieser Superman existiert nicht mehr. Wir müssen diesen alten, neuen Superman jetzt in die Justice League mit einbringen. Und das war ein Stück weit auch ein Vertrauenskampf der Figuren, also zu begreifen, okay, das ist ein anderer Charakter, das ist eine andere Person, aber er steht trotzdem für die gleichen Werte. Und diesen Kampf eben auch, oder diesen, nicht mal diesen Kampf, aber so diesen, ja, Gewinnungsprozess, diesen Vertrauensprozess der Justice League eben dann auch mitzuerleben, wie die nach und nach eben auch gelernt haben, dieser Person, diesem anderen Superman zu vertrauen und ihn eben auch in das Team aufzunehmen, das war sehr spannend, ich hab das sehr genossen, also die ersten paar Hefte Rebirth waren für mich eine absolute Offenbarung von der Justice League eben, weil man wirklich gemerkt hat, okay, da wächst was zusammen, und dieser Superman ist durch seine doch etwas größere Erfahrung in jedem Fall ein mindestens genauso wertvoller Teil dieser Justice League, wenn nicht sogar wichtiger, weil er im Grunde genommen hat dieser Superman einfach eine Art Vorwissen und weiß, wie ich gerade schon sagte, dass Figuren das und das machen könnten. Er weiß, wie das Multiverse funktioniert, dies und das. Auch so dieses Zusammenspiel Batman und Superman, die in der New 52 nie wirklich richtig Freunde waren, die sich zwar kannten, die sich immer so ein bisschen skeptisch beäugelt haben, die hatten zwar Kontakt und es gibt auch ordentlich viele Geschichten. Es gab auch diese Batman-Superman-Reihe, wo das Ganze eigentlich eher so ein gezwungenes Team abgewesen sind. Ich hatte eigentlich nie wirklich den Eindruck, als wenn die New 52 Batmans und Superman in irgendeiner Art und Weise wirklich Freunde gewesen wären, was ja im alten Universum ganz anders gelaufen ist. Also das waren ja wirklich sehr, sehr gute Freunde und nicht nur Kollegen, nicht nur Arbeitskollegen. Batman in der New 52 ist ja nochmal wieder, also gerade in Bezug auf die Justice League, nochmal einen ganzen Ticken misstrauischer und ein bisschen penibler, als er das in der alten Version gewesen ist. Deswegen ist es in Bezug auf Superman dann nicht anders. Also schon in der Zeit, als das noch der alte Superman gewesen ist, der New 52 Superman, auch diese Beziehung Wonder Woman Superman hat er sehr, sehr skeptisch beäugelt und das ändert sich auch nicht mit dem Auftreten dieses alten Supermanes, aber auch Batman versteht irgendwann, wofür dieser Superman steht und akzeptiert das auch. Und das ist auch ein Prozess, der über mehrere Hefte geht und tatsächlich, ich glaube, auch erst dieses Jahr wirklich komplett abgeschlossen gewesen ist mit der Justice League und wo er dann auch gesagt hat, okay, ich habe verstanden, wofür du stehst. Das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dann eben auch zu sehen mit dieser neuen Veröffentlichungsweise, dass du dadurch, dass es eben alle 2 Wochen ein Superman-Heft gibt und in den anderen Wochen eben alle 2 Wochen Action-Comics. Man hat also im Grunde genommen jede Woche ein Superman-Heft. Und ich habe mich erst gefragt, okay, klappt das und wie erzählen die das? Weil früher in den 90ern ist es eben so gewesen, die haben zum Teil eine durchlaufende Geschichte in diesen 4 Titeln erzählt, sodass du wirklich jede Woche auch ein Superman-Comic hättest kaufen können. Weil die Geschichte einfach dann auch weitererzählt worden ist. Und das haben sie hier anders gelöst. Also Superman und Action Comics erzählten 2 verschiedene Erzählstränge, also Geschichten auch, aber auch 2 verschiedene Facetten, 2 verschiedene Bereiche von Superman. Die Superman-Serie selber war Familie, Lois Lane, der Sohn, also eine Fortsetzung von Superman, Lois und Clark. Also wenn man die Reihe gelesen hat, kann man nahtlos in Superman auf Deutsch auch weiterlesen. Action Comics hat eigentlich Superman als Helden in Frage gestellt und ihn auch in Bezug gestellt zu anderen Personen. Und das ist einmal angefangen, in Bezug gestellt zu Clark Kent. Das wird halt so eingeführt, dass die Welt halt mitbekommt, dass der New 52 Superman stirbt. Und plötzlich klar wird, okay, Clark Kent war Superman. Und der neue Superman hat dieses Problem eben, dass jetzt im Grunde genommen jeder weiß, dass er Clark Kent ist, dieser mild-mannered Reporter, der da eben für den Daily Planet arbeitet. Im ersten Heft taucht allerdings ein Clark Kent auf und keiner weiß, was das soll. Und alle sind total verwirrt und Superman auch, weil er sagt, nee, Entschuldigung, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich da stehe, weil ich bin hier. Und das war ein relativ großer Faktor, wo man sich gedacht hat, okay, was erzählt man da? Meiner Meinung nach war das aber auch ein ziemlich großer Fehler, denn ich bin immer noch der Meinung, Superman von Clark Kent auch wirklich persönlich zu trennen, war zumindest für dieses Dreivierteljahr, in dem das jetzt erzählt worden ist, nicht wirklich sinnvoll, weil vielleicht war das so ein bisschen so der Versuch zu sagen, na, wir konzentrieren uns bei Superman auf die Familie und nicht aufs Arbeitsleben, aber auch seine Tätigkeit als Reporter, das haben John Byrne und auch Dan Jurgens immer sehr, sehr gut hingekriegt, das alles in einen Topf zu schmeißen. Das Ergebnis war halt, dass ein relativ großer Soap-Faktor in diesen Superhelden-Comics drin gewesen ist, was heutzutage leider ein bisschen wegfällt. Also ich hätte tatsächlich ein bisschen mehr Soap, nicht Tragik, nicht Dramatik, so wie es in den Marvel-Comics ist, also so persönliche, schwere Schicksale, wie es in den Marvel-Comics ist, sondern so ein bisschen mehr Soap. Also Figuren, die sich untereinander eben die Story, also einfach Menschen. Superman ist ja auch ein Mensch im Zweifelsfall. Also klar, Kent als Menschen dann nochmal in Bezug auf diese Welt eben zu stellen. Das hätte ich gerne wieder häufiger. Und das ist jetzt auch in den Superman-Comics, also in den Action-Comics tatsächlich ein bisschen seltener zur Sprache gekommen. Und ein zweiter Faktor war Lex Luthor gegen Superman. Weil es ist halt ein neuer Superman in diesem Universum, der Lex Luthor nicht bekannt ist. Und dieser neue Superman hat ja das Vorwissen, dass Lex Luthor ein bisschen seltsam ist, dass der was im Schilde führt. Und Lex Luthor war die letzten Jahre ziemlich selbstverständlich in der Justice League und das hat er sich über die Jahre, ich glaube, seit Forever Evil, glaube ich, auch einfach so entwickelt und behalten. Das war man gewöhnt, aber das war für diesen Superman eben neu. So wie kann Lex Luthor in der Justice League sein? Und durch die Ereignisse im Darkseid War hatte Lex Luthor eben auch Superkräfte, hat diese Rüstung eben auch gehabt. Lex Luthor sollte ja der neue Darkseid werden. Aber auch diese Sache wurde erzählt ein bisschen sehr ausführlich. Aber so dieser Bezug von Superman zu Lex Luthor ist eben auch Thema gewesen. In einer relativ, wie gesagt, relativ ausführlichen Story, die man auch mit der Hälfte der Hefte eben erzählen hätte können. Aber da musste auch Superman, dieser Superman, eben seinen Standpunkt gegenüber Lex Luthor, diesem New 52 Lex Luthor, eben so ein bisschen überdenken. Ich bin gespannt. Normalerweise ist es immer dann relativ schnell deutlich, dass Lex Luthor doch ein Schurke ist, wenn er mal für eine Zeit lang gut ist. Das ist jetzt in diesem Lex Luthor in der New 52 noch nicht so wirklich deutlich. Also das kann noch ein bisschen dauern, aber ich glaube schon, dass es nicht mehr allzu lange dauert und Lex Luthor ist wieder ein Schurke. Die ersten Hinweise sind gerade unterwegs, aber das würde jetzt zu weit führen. Das waren die beiden Faktoren, die in Action Comics eben erzählt worden sind. Während sich natürlich in Superman auf die Familie und auf ältere Begebenheiten, die in diesem Universum nochmal passieren zum Teil, dann nochmal bezogen wird. Das war eine Erzählung, die mir sehr gut gefallen hat. This looks like a job for the OG. Superman! I'm killing it, you're grilling it. I'm villainous to vegetables. Who dance around in hammer pants and hide their tiny genitals. My level is incredible, I'm out of your league. You know what, justice, I'll bust this nut up in your GG. Greasy, sick MC from DC. One breath, I'll feed your whole measly species. You're primitive and limited, you live in a village of idiots. Step in Metropolis, oh step a character. How many times? Super Saiyan, you're a flying Miss Daisy. You're pretty pacey to be powered by the sun. You can't float to Son Goku, I Kaioken, can't get it done. When I see your movies, all I do is watch. Ninja TT, you can Dragon Ball D. Don't lecture me about fights, you cape coward. You got your ass beat by a bat with no powers. There's only one way that this battle's gonna end. One more Superman who's never gonna walk again. Dazu gab es dann danach eine Storyline namens Multiplicity, die hätte ich auch gerne hier besprochen, weil es einfach ein schönes Multiverse-Ding ist, wo Superman eben nochmal mit zwei Alternativversionen von sich selber konfrontiert wird und irgendeine Kraft im Hintergrund des DC-Universums greift sich die Supermänner als Energiequelle, Supermänner und Frauen, als Energiequelle nach dem Motto, du stehst auf einer Liste, ne? Liste komischerweise mit Y geschrieben, du wirst aus dem Universum rausgenommen quasi. Und man hat so das Gefühl, dass diese Liste eigentlich aus Supermännern besteht, die so ein bisschen obsolet geworden sind. Und dieses Abenteuer setzt Superman auch nochmal, diesen Superman eben auch nochmal so ein bisschen da als, also dieser Faktor, Superman ist nur eine Anomalie. Dieser Superman gehört gar nicht in dieses Universum rein. Das war von Anfang an der Geschichte Thema, nämlich dass natürlich ein Superman ist, der aus einem anderen Universum kommt. Natürlich erzeugt er Schwingungen in diesem Universum, die ja nicht reingehören, nämlich dass dieses Universum, das DC-Multiversum funktioniert ja durch Schwingungen. Also das ist, die Erde in den 52 Universen nimmt zwar immer den gleichen Raum ein, schwingt aber auf einer anderen Ebene, Existenzebene oder einer anderen Frequenz. Ich glaube, so ist es nämlich. Und deswegen gibt es eben 52 verschiedene Erden in dieser Realität und nur der Flash kann halt die Vibrationen eben erzeugen, um dann auch mal hin und her zu wechseln. Ich weiß gar nicht, ob das Barry Allen in diesem New 52-Universum jemals gemacht hat. Ich glaube fast nicht. Allerdings gerät dieser Superman eben an Justice Incarnate, die Figuren, die Grant Morrison in Multiversity eingeführt hat. Und deswegen ist Multiplicity für mich auch so ein Nachhausekommen, weil diese Figuren endlich wieder benutzt worden sind. Und man hat die schrägste Figur so ein bisschen aus der Gleichung genommen, nämlich Captain Carrot, was ich ein bisschen schade finde, aber auch Captain Carrot ist eine Facette von Superman. Und das vergisst man leider heutzutage und das wird auch in diesem kleinen Crossover-Event, in dieser Storyline leider nicht vernünftig behalten. Das fand ich sehr schade. Aber auch in Multiplicity wurde eben erklärt, wer ist Superman und wie funktioniert Superman im Multiverse und wie wichtig ist jeder Superman für sein eigenes Universum. Und das war für mich wirklich so ein warmes Gefühl am Ende dieser Geschichte. Das hat wirklich Spaß gemacht und das waren Geschichten, die sind mit dem alten Superman, also dem New 52 Superman, einfach nicht erzählt worden, weil man sich das nicht getraut hat. Man wollte es realistischer machen, man wollte es lebensnaher machen. Und was dabei rausgekommen ist, ist eben der gleiche nihilistische Bullshit, den man in der ganzen New 52, gerade in der Anfangsphase, immer wieder erzählt hat. Und ich konnte es einfach echt nicht mehr sehen. Und Rebirth ist gestartet im Mai oder Juni letzten Jahres. Und das war wirklich so ein frischer Wind einfach in allen Comics durch die Bank weg. Wir fangen was Neues an, wir sind mutig. Wir trauen uns auch mal so Serien wie Superwoman, was total abstrus und abgedreht ist. Aber es macht Spaß zu lesen, weil es anders ist. Oder wir führen einen neuen chinesischen Superman ein, der einen ganz anderen kulturellen Hintergrund hat. Und all das, also das sind so Dinge, man traut sich einfach in diesem neuen Rebirth-Universum viel mehr. Und das ist für mich auch der richtige Schritt, deswegen funktioniert Rebirth auch so wahnsinnig gut. Und Superman ist halt nur dieser eine Aspekt und für mich war was das nämlich der Aspekt, der jetzt kommt, nämlich das ist auch der Aufhänger für diese Sendung heute, Superman Reborn, was eine Storyline ist, die für mich also alles das gewesen ist, was ich ab Tag 1 in der 052 haben wollte, nämlich abgedreht, überdreht, bunt, außerweltlich, kosmisch, all das, weil in Superman Reborn eine Figur zurückgekommen ist und damit auch erklärt hat, woher dieser zweite Clark Kent kam, die für mich einfach elementar wichtig für den Superman-Kosmos ist. Und das ist Mr. Mixius Pytlick. Mixius Pytlick ist, für alle, die es jetzt nicht wissen, die es vielleicht gelesen haben, aber die mit der Figur selber nichts anfangen können, ein Kobold aus der fünften Dimension. Und ich glaube, die erste Geschichte war im Golden Age noch irgendwann in den 40ern und Mr. Mixius Pytlick kommt immer auf die Erde und alle 90 Tage, glaube ich, so alle knapp drei Monate irgendwie so und fängt an, Superman zu ärgern und Superman wird Mixer Spittleick immer erst dann los, wenn er es schafft, dass dieser eben seinen Namen rückwärts sagt. Kill, Tick, Spism oder irgendwie sowas. Entweder schreibt oder ihn sagt oder ihn irgendwo hintippt. Und ich habe, glaube ich, vor einer ganzen Zeit mal diesen World's Funnest Band reviewed, wo so eine, wo einfach im Grunde genommen die erste Geschichte von Mixer Spittleick mit drin ist und dann wirklich bis zum bitteren Ende alle Geschichten drin sind, dass so dieses Mixer Spittleick Wohlfühlpaket, den könnt ihr euch mal zu Gemüte führen, wenn ihr wissen wollt, wer dieser Mixer Spittleick ist. Ein richtig, richtig gutes Comic. Und dieser Mixer Spittleick ist halt richtig sauer. Der ist halt von Mr. Oz, das ist so eine seltsame Figur, die wahrscheinlich aus dem Watchmen-Universum kommt, man weiß es nicht. Das ist ja auch einer der größten Punkte im Rebirth-Universum, dass irgendwie die Watchmen, zumindest Dr. Manhattan, dahinter steckt. Und dieser Mr. Oz hat sich so ein Limbo aufgebaut und pflückt so einzelne Figuren aus der DC-Kontinuität und speichert die weg. Tim Drake ist dabei, Red Robin. Also der ist aus einem relativ frühen Rebirth-Comic von Batman rausgegriffen worden und war weg. Und Batman ist der Meinung, er sei tot. Und in Wahrheit ist er aber in diesem Gefängnis von Mr. Oz. Und Mr. Oz hat viele Figuren in diesem Gefängnis, von denen er glaubt, dass sie nicht mehr in dieses Universum gehören. Also ist es praktisch sowas wie ein Limbo, so ein bisschen so ein Bereinigen von Figuren, die einfach nicht mehr in die Kontinuität passen. Und da ist eben auch Mr. Mixer Spittleick gelandet. Und der Punkt ist, und das ist das, wo ich es besonders finde, es gab ja schon einmal bereits einen Mr. Mixer Spittleick in den New 52 Comics, nämlich in Grant Morrisons Action Comics. Und das war ein alter Kerl im Krankenhaus. Dieser alte Mann im Krankenhaus, der war geschwächt, der war lag im Sterben. Und das war wie damals bei Dogma, wo es am Anfang Gott, der zum Skiball-Spielen auf die Erde kommt und dafür die Gestalt eines alten Mannes annimmt, der brechen sie die Beine und dementsprechend landet Gott eben dann im Krankenhaus und kann eben nicht zurück in den Himmel kommen. Und genauso ist es mit Mixer Spittleick. Also er liegt halt im Krankenhaus und kann nichts mehr machen. Er liegt im Sterben mehr oder weniger und währenddessen greift eben ein böser Kobold aus der fünften Dimension an, den Dick Tivix, und bringt da alles durcheinander. Aber das war irgendwie nicht befriedigend. Das war nicht die Version von Mr. Mixer Spittleick, die ich wirklich gerne gewollt habe. Und das ist eine, weil Mr. Mixer Spittleick ist dieser Typ in diesem senfgelben, lila abgesteppten Klamotten mit diesem kleinen, mit einer Melone auf dem Kopf und einer Zigarre im besten Fall noch. Also der wirklich aussieht wie eine Cartoon-Figur. Und es ist halt insofern einfach witzig, weil das wirklich der Mixer Spittleick ist, der auch in all die anderen Jahre seit dem Golden Age durchgängig in den DC-Comics gewesen ist. Das ist ein und dieselbe Person. Und dieser Mixer Spittleick aus den Grant Morrison-Comics wird ausgeblendet. Der hat nie existiert. Den gibt's für diesen gar nicht, weil der das nicht ist. Das ist der Mixer Spittleick, mit dem auch der Superman immer wieder zu tun gehabt hat. Das ist exakt diese Figur. Und der hat halt so einen Knast auf den Superman, dass er halt dann eben in Superman Reborn diesen Racheplan schmiedet und sagt, na, du bist undankbar. Denn sein Plan ist gewesen, in diese Realität zurückzukehren und Superman einen Gefallen zu tun. Weil Mixer Spittleick ja immer noch der Meinung ist, Superman und er seien Freunde. Nur die Art, das zu zeigen, ist bei ihm so ein bisschen komisch. Also dieser Krieg, den die beiden ja miteinander führen, ist ja für Mixer Spittleick nur ein Spiel. Und für Superman ist das halt wirklich Realität, weil der halt Menschen in Gefahr bringt, zum Teil ja auch tötet. Dieser kleine, knuffige, witzige Mann bringt ja Menschen wirklich in Gefahr. Mit einem Fingerschnipsen nimmt er aber all das zurück. Trotzdem leiden die Leute darunter. Und das möchte Superman ja genau verhindern. Und genau deswegen ist Mixer Spittleick auch einer der gefährlichsten Gegner, die Superman überhaupt jemals hatte. Weil er sich selber einfach ganz anders einschätzt, als Superman das wirklich sieht. Und das wird auch in dieser Geschichte nochmal klar. Nämlich, um Superman einen Gefallen zu tun, verwandelt sich Mixer Spittleick in Clark Kent. Clark Kent ist Mixer Spittleick. Und das ist die Lösung für dieses Problem, wo ich gesagt habe, das hätte man besser nicht machen können. Denn Mixer Spittleick hat sein eigenes Gedächtnis gelöscht. Und damit wusste er nicht, dass er jemals was anderes gewesen ist als Clark Kent. Alle seine Erinnerungen waren echt. Und Superman hat ihn zwischendurch genetisch getestet, hat seine Gedanken gescannt und hat so einen Lügentest praktisch machen lassen. Also dieser Superman, dieser Clark Kent, war auch immer der Meinung, ein Erdenbürger namens Clark Kent zu sein. Und dieses Mysterium wurde richtig gut aufgebaut und am Ende, also wirklich mit einem Paukenschlag aufgelöst, sondergleichen. Richtig, richtig gut. Und dieses Heft selber ist halt dann auch ein Stück weit interessant, oder diese Storyline, es sind vier Hefte. Und es ist in der Geschichte eben so, dass Mixer Spittleick all das zurücknimmt, was Rebirth gemacht hat. Und das dritte Heft in dieser Reihe war für mich ein Schlag in die Magengruben, weil plötzlich der 052 Superman wieder vor einem steht und mich das Bitterlich die Realität so anpasst, dass der 052 Superman wieder der aktuelle ist. Und ich habe wirklich gedacht, das ist nicht euer Ernst. Ihr habt jetzt nicht ein Dreivierteljahr daran gearbeitet, diesen Superman einzuführen, um ihn dann schlussendlich durch den alten Superman wieder zu ersetzen. Womit sich für mich auch der Titel erklärt, Superman Reborn. Es ging aber noch weiter, Gott sei Dank. Ne? Also Mixes Bidelic ist halt noch einen Schritt weiter gegangen und hat John aus dem Gedächtnis seiner Eltern eben gelöscht, sodass die eben nicht mehr wussten, wer John ist oder dass sie überhaupt einen Sohn hätten, dass sie überhaupt verheiratet sind und all das. Also hat diese beiden Figuren praktisch rebootet. Was ich vergessen habe übrigens zu erzählen, ist, dass die 052 Lois Lane gestorben ist. Die haben sie an Krebs erkranken lassen, glaube ich, und dann im ersten Heft Superwoman einfach getötet, relativ kaltblütig. Haben also beide Figuren, sowohl Clark Kent, mehr oder weniger gelöscht, aber dann eben auch die alte Lois Lane, was jetzt kein größeres erzählerisches Problem hervorgerufen hat, weil eine andere Lois Lane zum Ersetzen da gewesen ist. Ich fand aber gerade diesen Punkt Lois Lane immer so ein bisschen kritisch, und weil, naja, die 052 Lois Lane ist einfach um einiges jünger. So, und das hätte eigentlich mal jemandem auffallen müssen, und das ist nicht passiert. Jedenfalls wird den beiden also praktisch die Erinnerung genommen an ihren Sohn, und John Kent kriegt es dann schlussendlich auch hin, diese Situation zu lösen, indem er einfach daran erinnert, wer die beiden sind, und löst das Ganze dann mit Liebe. Und Liebe ist ja auch ein wichtiger Faktor im großen kosmischen Gefüge, ne? Keine Ahnung. Und das führt vor allem dazu, dass also mit der Intervention von Mr. Mixes Pitelek und all dem, was in dieser Zwischendimension passiert, die knallbunt ist, wo Süßigkeiten rumfliegen, wo Hochhäuser zerbersten und all das, dass diese Ereignisse in dieser Zwischendimension und all das eben, was da passiert, so eine Art mechanischer Retcon, also es passiert einfach ein klassischer Retcon, und diese alte Realität mit dem alten Superman aus dem John Byrne, Dan Jurgens-Universum, das wird alles überschrieben, Supermans Tod ist passiert, so wie wir ihn kennen, das ist in der 052 nie wirklich erzählt worden, sondern immer nur erwähnt worden, muss aber passiert sein, ist aber jetzt tatsächlich so, wie er in den 90er Jahren passiert ist, ist Supermans Tod tatsächlich Kanon geworden, die Hochzeit ist Kanon. Dieser Superman ist jetzt immer schon gewesen und jetzt auch folgerichtig der weiterhin bestehende Superman dieses Universums. Und das war für mich ein sehr erfreulicher Moment. Man hat sich sehr viel Mühe damit gemacht, wie ich finde, hat sehr viel Aufwand betrieben. Man hätte das auch durch weniger Aufwand erzählen können. Man hätte das aber auch erst später erzählen können, beispielsweise in dem wahrscheinlich dieses Jahr noch stattfindenden großen Crossover-Event, der jetzt dann irgendwann im Herbst oder im Winter oder nächstes Jahr wegen meiner kommt. Man hätte auch so lange warten können, das alles zu retconnen. Man hat es aber in einem Superman-Comic gemacht. Man hat einen Superman-Retcon in einem Superman-Comic gemacht und hat all die Dinge erzählt, all die mutigen Dinge erzählt, die man erzählen wollte. Einen Abschluss gefunden für eine Figur, die in dieses Universum vielleicht nicht reingehörte. Hat aber gleichzeitig die Position gefestigt. Also ist einerseits ein Abschluss, aber auch ein Neustart. Und das ist was sehr, sehr angenehm ist. Und da ist die Justice League vollkommen mit raus. In der Justice League war dieser Superman dann einfach Teil des Teams und keiner hat sich mehr Gedanken gemacht. Jeder wusste, dass er aus einem anderen Universum kommt, und das war für die auch okay, weil die auch schon ihre, also eben mit dem Crime Syndicate praktisch schon ihre Erfahrung mit dem Multiverse gemacht hatten, und dementsprechend war das okay für die. Allerdings muss ich sagen, dass diese Art der Erzählung in den Superman-Comics mit diesem Villain für mich einfach wirklich ein sehr warmes Gefühl, dass das Nachhausekommens irgendwo gewesen ist. Also das Rebirth ist in so vielen Punkten ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, und für mich hat Superman Reborn das nochmal wirklich komplett gefestigt und klar gemacht auch. Und ich glaube, dass das so weitergehen wird. Also mit Wonder Woman geht es genauso weiter. Wonder Woman wird auch richtig gut erzählt. Bei Batman kann ich es nicht beurteilen, weil ich die Sachen nicht lese, aber gut, die Batman-Comics hatten jetzt nie großartig mit der Qualität zu kämpfen. Zumindest hat man nichts in der Richtung gehört. Ich finde, dass DC mit Rebirth einfach wirklich endlos auf dem richtigen Weg ist. Und zwar, das ist für mich einfach das Nonplusultra im DC-Bereich. Also gerade seit 2011, 2012, was für mich auch der Punkt gewesen ist, wo ich wirklich aktiv in die Comic-Szene eingestiegen bin, wo ich wirklich gesagt habe, nee, ich möchte aktiv monatsaktuell nach dem amerikanischen Markt lesen. Und das hat mir die New 52 zum Teil echt schwer gemacht. Weil die Serien, die ich gut fand, waren zu speziell und wurden relativ zügig eingestellt. Und die Serien, die die wirklich wichtigen Figuren erzählt haben, waren leider scheiße. Und von einzelnen Ausnahmen natürlich abgesehen. Batman ist eigentlich durch die Bank weg immer positiv rübergekommen. Wonder Woman auch. Wonder Woman war einfach auch wirklich sehr gut, habe ich ja über Jahre auch gelesen. Aber so vieles andere war einfach nur so halbgar und nicht wirklich gut. Und dieses Problem scheint mit Rebirth, Tag 1 Rebirth, wirklich vom Tisch zu sein. Die haben einfach die richtige Richtung wieder gefunden. Und ich denke, die letzte halbe, dreiviertel Stunde, die ich jetzt so vor mich hin brabbel, sollte zeigen auch, dass ich sehr zufrieden bin mit der Art, wie Superman in Rebirth unterwegs ist. Warum ich jetzt ausgerechnet Superman als Aufhänger für dieses Special genommen habe, ist einfach auch, ja, weil Superman einfach der Start ist. Superman ist der, ja, ich möchte einfach sagen, er ist der erste Superheld. Es gab Proto-Superhelden vor ihm, und es gibt auch durchaus Superhelden, die heute erfolgreicher und auch wichtiger sind, als es Superman ist. Superman ist sehr klassisch, Superman ist nicht modern, auch der aktuelle Superman ist keine moderne Figur. Aber das muss ja auch nicht sein. Superman hat ein spezielles Bild, oder hat spezielle Werte, für die er steht. Und die kriegt der aktuelle Superman wieder transportiert. Da hatte der New 52 Superman einfach richtig Probleme mit. Da muss nicht großartig modern was erzählt werden. Kamala Khan ist eine moderne Heldin. Die ist wichtig auch. Kamala Khan als Superheldin ist sehr, sehr wichtig. Aber Superman hat einfach einen Sonderstatus für mich, einfach weil er der Erste ist. Und deswegen sollte man sich einfach dann auch bei DC, und das war eigentlich mein Appell schon vor etlichen Jahren, und das hat man auch getan, Gott sei Dank, einfach hinsetzen und seine Hausaufgaben machen und gucken, was diese Figur ausmacht. Und das haben sie hingekriegt, den Dreh haben sie gekriegt. Und ich freue mich darüber. Also das ist für mich wirklich eine Sache, wo ich freue mich auf jedes Superman-Heft. Auch wenn ich Action-Comics tatsächlich in der letzten Zeit nicht mehr so gerne gelesen habe, weil es so ein bisschen zerfaserte gegen Ende. Aber selbst die Hefte waren noch besser als jedes andere Superman-Heft aus der New 52, was ich gelesen habe. Und es waren nicht besonders viele, aber ein paar waren es und die fand ich durch die Bank weg wirklich langweilig. Und das kann ich hier nicht sagen. Also der Rebirth Superman ist wirklich ein Herzensding. Also Wonder Woman weiterhin, da kommt auch so momentan nichts dran bei DC, was ich lese. Aber Superman ist für mich einfach wirklich, ja, es ist wieder da, wo er hingehört. Und ich glaube, dass das auch so als Schlusswort ganz gut ist für heute. Ja, wir hören uns, ich glaube, schon wieder Anfang Mai. Okay, wir haben jetzt Mitte April, ne? Genau. Wir hören uns wieder Anfang Mai. Dann gibt es weiteres. Nächste Woche haben wir noch irgendwie eine Filmbesprechung und dann am Ende des Monats, wie gewohnt, den König der Podcasts. Aber das habe ich, glaube ich, in der ersten Sendung schon mal irgendwann erzählt, diesen Monat. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Auf Wieder Nerd. Lost my parents in childhood. Grew up alone and no one understood. And spent years brooding as an aimless drifter. But through the inspiring words of my father, I'll become a symbol, an icon, a savior to restore hope to those who have none. Oh, you mean like Batman? I traveled the world as a bearded outcast to discover who I am. And they're done that. My friends only speak to me in exposition and speeches of how important and unique I am. Done that. If you ask me my life story, I would tell it to you out of order and disjointed. I often have flashbacks out of nowhere about how important my destiny is. I wear a dark tight costume. Ditto. With a long flowing cape too. I think we shop at the same store. I have a wise father figure who isn't my father at all. Suck my balls. I'm Superman. I'm the freaking Man of Steel. I can do what I can. I am the real deal. I'm the most unique superhero that this world's ever seen. Except for me. I'm mentally depressed and psychologically tortured. Not special. I've stared into the vast empty void and have come out scarred, yet responsibly stronger. Same. I reflect when I'm in my giant, dark, empty fortress. Sounds familiar. I try to save people, but under my protection, the civilian death toll is trebled. Oops. I'm an awkward nerd. No, you're not. You're an emo hunk. Every woman wants to sleep with. Okay, you're right about that. Over here. I have a bland but independent girlfriend who I still have to save most of the time. You mean like mine? Listen up, twerp. You can't be who I am. You're a speedy pretty boy and I'm the friggin' Batman. The dark brooding loner, it's my thing. You see, it's Zack Snyder. Sure ain't gonna take that from me. I'm Batman. Better than a Man of Steel, you should know who I am. I'm the OG real deal. I'm the most unique superhero that the world's ever seen. So don't steal my thing. I'm Superman. Jesus, guy! What? He was gonna kill some random people I didn't know. Dude, I didn't even kill the insane clown who murdered my girlfriend. Oh. You're sick. No, I'm Superman! Coming summer 2015, the Batman and Superman movie. Two of the most polar opposite superheroes coming together at last. Oh, fuck you, Zack Snyder!